1 Live Infos. Mit Caro Bredendieck um 19 Uhr. Kölner Polizei hat Flüchtlinge auf Silvester vorbereitet. Skispringer Richard Freitag ist Zweiter und das Wetter wird morgen nass und windig. Silvestervorbereitungen. Die Kölner Polizei hat in den letzten Wochen gezielt Migranten in ganz NRW angesprochen. Laut diesem Sprecher hat die Polizei unter anderem Broschüren in Kölner Flüchtlingsheimen verteilt, die auf deutsche Gesetze und Verhaltensregeln hinweisen. Es gab viel Präventionsmaterial in unterschiedlichen Sprachen. Das hat die Stadt Köln in den Flüchtlingseinrichtungen gemacht, für die sie selber zuständig ist. Die Kölner Polizei will so vermeiden, dass es wieder zu Eskalationen kommt, so wie an Silvester vor 2 Jahren. Terrorverdacht. In Russland haben Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es geht um den Bombenanschlag in einem Supermarkt in St. Petersburg diese Woche. Dabei waren 18 Menschen verletzt worden. Aus Russland berichtet Sabine Stör. Name und Alter des Mannes wurden nicht veröffentlicht. Unbekannt ist auch, welches Motiv er hatte und unter welchen Umständen er festgenommen wurde. Zu dem Attentat am Mittwoch hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Auf einer Überwachungskamera des Supermarktes war ein Mann in Kapuzenpullover zu sehen, der mit Rucksack in den Supermarkt läuft, aber ohne ihn wieder raus. Mithilfe dieser Bilder wurde nach dem heute Festgenommenen gefahndet. Lebensmittelknappheit. Für viele Menschen in Venezuela kann Silvester jetzt doch kommen. Das Land ist ziemlich isoliert und wegen der Wirtschaftskrise sind Lebensmittel knapp. Auch das traditionelle Neujahrsessen, nämlich Schweineschultern. Jetzt hat Präsident Maduro ausnahmsweise erlaubt, dass ein Nachbarland aushilft. 22 Tonnen Schweineschultern wurden heute aus Kolumbien nach Venezuela gebracht. Skispringen. Richard Freitag hat einen Sieg beim ersten Springen der Vierschanzentournee knapp verpasst. Freitag wurde in Oberstdorf Zweiter, hinter Kammelsdoch aus Polen. Auch der dritte Platz ging an einen Polen, David Kubacki. Außer Richard Freitag haben es noch 2 andere deutsche Skispringer in die Top 10 geschafft, Markus Eisenbichler und Andreas Wellinger. Morgen geht die Vierschanzentournee weiter in Garmisch-Partenkirchen. 1 Live. Sektorwetter. Der Abend bleibt größtenteils bewölkt. In Richtung Ostwestfalen kommt auch noch Regen runter. Und es ist ziemlich windig bei 10 bis 14 Grad. Morgen an Silvester wird es auch nass und stürmisch. In der Nacht kann es auch Gewitter geben. Dazu morgen in Lüdenscheid höchstens 10 Grad, in Ebenbüren 12, in Dortmund 13 und in Lippstadt und Monheim bis 14 Grad. An Neujahr weiter bewölkt und stürmisch. Es gibt aber auch Chancen auf ein bisschen Sonne. Stauschau. Keine Meldung. Live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Jetzt gibt's hier gleich für euch die Chainsmokers. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, was die beiden Jungs von den Chainsmokers sich so als Vorsätze für 2018 vorgenommen haben. Wahrscheinlich sowas wie weiterhin Drinks aus Schuhen trinken, während wir auf der Bühne stehen und performen. Ja, haben sie gemacht, sieht man bei Instagram. Auch weiterhin performen, selbst wenn es regnet, als würde ein Duschkopf permanent hinter einem herlaufen. Aber die Fans haben eine gute Performance verdient. Und wahrscheinlich auch ein Vorsatz von Ihnen für 2018, weiterhin ruhig bleiben, wenn neben der Bühne riesige Feuerwerkskörper abgefackelt werden. Das sieht schon krass aus hier auf den Bildern. So, und damit die Jungs ihre Vorsätze auch wirklich einhalten können, da gehen sie eben auch auf Tour in einem Monat. Größte Europatour, die sie je gemacht haben. Sie kommen auch in den Sektor nach Düsseldorf am 25. Februar. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Look as good. good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson, okay. Live. Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. House on you, I'm lucky not, lucky not, lucky not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky not, lucky not, lucky not. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what I was doing. Ooh, zur Vorstellungsrunde. Das waren Maroon 5 in 1 Live Gold, eurer Promi-Show um 10 nach 7. Mein Name ist Freddy, Herkunft OWL, Sprache Lippisch. Ja, Leute, Lippisch bedeutet, wir sagen manche Worte anders als Leute von woanders. Statt verschüttet sag ich zum Beispiel geplürt, ja. Das Schöne ist ja mit so sprachlichen Besonderheiten, da erkennt man sich untereinander. Die Sprache ist so ein bisschen das geheime Erkennungszeichen der Heimat. Als ich Caspars Instagram-Posting diese Woche gelesen habe, habe ich mich deshalb auch direkt heimisch gefühlt. Caspar hat diese Woche bei Insta geschrieben, ein verrücktes Jahr war das. Ich habe es dann doch endlich geschafft, mit der manischen Tüttelarbeit aufzuhören und das Album Lang lebe der Tod herauszubringen. So dieses Wort Tüttelarbeit. Oh, da spüre ich seine und meine Geburtsstadt Lemgo richtig raus. Tüdelarbeit, ne, das ist eben so eine Fisselarbeit. Ja, aber Caspar, der kann nicht nur Deutsch und Lippisch. Nee, auf meinem Parallelgymnasium hat er natürlich auch Englisch gelernt. Und seit dieser Woche rappt er sogar Englisch im Netz. Der Song ist Teil eines Virtual Reality Spiels. Dogs been pissing on me, kids ripping limbs off the wing. Get killed for shit magazines. Or fort beds and doors, sheds and floors. Every force down in Ecuador to my. Also ich muss ja sagen, Caspar, Sprachgenie. Ich finde, das klingt richtig geil. Als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich vor Schreck geplürt. So habe ich mich gefreut. Caspar meint jetzt selbst, das war jetzt nur mal so einmal so ein Song auf Englisch, nur so für das Spiel. Soll er ruhig öfter machen. Wobei, alternativ fände ich es auch okay. Wenn er einen ganzen Song auf Lippisch platt machen würde, wäre er auch noch fein. Hier jetzt in 1 Live Gold für euch die Black Eyed Peas. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and in this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. The inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started. Control, a body, a soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we moving. Yo, everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started, get started. Dill at the gate, will bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time. Your can't stand still, twist and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, come on, get started, come on, get started. Yeah. Gold mit Freddy Schürheck. Martin Solveig in 1 Live. Leute, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, wie klang bei euch eigentlich Weihnachten? Wahrscheinlich so wie bei mir, oder? Ungefähr so. Hm. Ja, schön jede Ecke vom Dominostein rund geschmatzt die letzten Tage. Bei Tom Holland, da klang es ein bisschen besinnlicher als Essen bis zur Besinnungslosigkeit. Der Spider-Man-Schauspieler Tom Holland, der hat bei Instagram ein Video veröffentlicht, wo er uns seine Glocken zeigt. Ist ganz niedlich. Er sitzt da auf der Couch, neben ihm ein paar Kumpels, alle mit Glöckchen in der Hand und Notenheft vor sich und dann... Okay, hey guys, we'd like to play you a Christmas carol. Okay, Paddy, take it away. Spielen Sie einen Weihnachtssong. Ja, ist echt ganz süß. Und weil einem da so ein bisschen warm ums Lebkuchenherz wird, wenn man die da so sieht, habe ich mir gedacht, unser ehrenwerter Ehrentitel, nämlich der Titel Promi-Post der Woche. Der letzte Titel, den wir dieses Jahr vergeben, geht an... Ja, eben Tom Holland, den Glöckner von Instagram. 1 Live Gold.

I made you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child? Been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. Eins live. Gold. Haben wir es und es gibt keine Staus. Eins live. Gold. Hallo alle, ich bin Freddy Schürheck. Wir haben ja eben hier drüber gequatscht, dass Caspar und ich beide in Lemgo geboren worden sind. Und Christiane hat gerade eine SMS geschickt an die 88001 und schreibt: Liebe Freddy, bald bin ich auch in Ostwestfalen-Lippe. Sie zieht nämlich gerade um. Alles klar, Christiane. Also, wenn du dann die nächsten Samstagabende in OWL verbringst, der Caspar wird dir jetzt wahrscheinlich Partys im Ringlockschuppen in Bielefeld empfehlen, aber der ist parteiisch, der hat da mal gearbeitet. Ich würde dir auf jeden Fall für Samstagabends eine Kneipentour durch Lemgo empfehlen. Zünde, Weite Welt, Le Clou. Ich sag dir, in Lemgo gibt's den besten Kieber des Sektors. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me you won't. She wanted so that car that gave her problems. I'm just curious about her honesty. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left. Since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Girl, you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, Justin Bieber, hier ist eins live für euch. Also normalerweise, da hat er hier so viel Blut an den Krallen und so viele Haare im Gesicht, dass ihn keiner auf so einen vornehmen Rasen lassen würde. Aber irgendwie hat er es geschafft. Es geht um Wolverine. Von ihm kommt unsere Promi-Lektion der Woche. Von ihm haben wir gelernt, wie Cricket funktioniert. Ne? Hier dieses Spiel, wo die Spieler teilweise so dicke Knieschoner haben, dass es so ein bisschen aussieht, als hätten sie sich die Styroporverpackung vom Computer umgeschnallt. Und der Mann hinter Wolverine, also Hugh Jackman, der hat in seiner Heimat in Australien diese Woche ein Cricket-Spiel kommentiert. Er saß da im schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarz-weiße Krawatte, gut rasiert in der Kommentatorenbox und hat das Spiel eben fürs Fernsehen akustisch begleitet, möchte ich sagen, weil er eben schon lange Fan ist. Und auch ein bisschen, weil er gerade Werbung für seinen neuen Musical-Film machen will, der nächste Woche startet, Greatest Showman. Und ich meine, ein Kommentator ist ja auch irgendwie ein Showman. Zumindest, wenn er Hugh Jackman heißt. Doesn't seem to be bothering Warner, but let's see what happens here. He's in. Oh, nice shot. He's waiting. He's gonna get a single there. Ja, also Hugh Jackman erklärt uns Cricket. Ich bin an dieser Stelle ganz ehrlich mit euch. Ich habe unsere Promi-Lektion der Woche nicht ganz verstanden. Also um die Regeln von Cricket jetzt wirklich zu verstehen, muss ich, glaube ich, bei Hugh Jackman noch mal ein bisschen Nachhilfe nehmen. Aber eine Sache habe selbst ich verstanden. Als Kommentator darf man nicht wie Hugh Jackman singen. Es ist ja keine Broadway-Show. Here come Waltz. Waltz is coming. No, don't sing it. Don't sing it, no, mate. This is not a Broadway show. Eins live. Some people want me to be heads or tails. I say no way, try again another day. I should be happy, not tipping the scales. I just won't play, letting my life get away. I know for me, I'm not a follower. I don't take things as they come if they bring me down. Life can be cruel if you're a dreamer. I just wanna have some fun. Don't tell me what could be done. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but it drives you insane. You know you like it, but you're scared of the shame. What you want? Life can be cruel if you're a dreamer. 1 Live Gold mit Freddy Schürheck. In your eyes there's a heavy blue, one to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth, what do we want? Don't make me choose. Gegen Ende des Jahres, da wird ja immer fleißig zurückgeguckt. Das machen wir jetzt auch mal gerade. Wir gucken zurück und was sehen wir da? Den Typen, der im Auto hinter uns in der Nase bohrt. Vielleicht sehen wir auch unseren Kumpel, der hinter uns den Sixer leer macht, während wir in der Küche versuchen, die Eiswürfel aus der Form zu schlagen. So, und hinter uns sehen wir auf jeden Fall auch jede Menge Konzerthighlights 2017. 1 Live Sternstunden. Ja, Konzerthighlight 2017, da habe ich direkt wieder ein paar Bilder im Kopf. Und wenn ich mein imaginäres Fotoalbum so durchgehe, da sehe ich da auf Seite 1 direkt ein Riesenfoto von Felix von Kraftklub, der sich beim Oktoberfestival im Globetheater in Neuss von der Decke ins Publikum fallen lässt. Da sehe ich rechts daneben Materia, auch beim 1Live Oktoberfestival, oben ohne im Publikum, wie er mit euch zusammen feiert. Und er hier hat beim Oktoberfestival auch alles abgerissen, mit euch zusammen, Crow. Alias der menschgewordene Wortwitz. Mädels, make some noise in Neuss. Hey, yo, yo, yo, geht's euch gut? Jetzt mal Hallo in die Runde, was geht da? Aha. Aha. Aha. Noch alle Hände oben. Einfach rein, Schuhe ausziehen, kein Plan, was du meinst. Drinks dann auf Eis, paar Stockwerke hoch. iPhone in Stock und die Box vom Balkon. Ja, yo. 2, 3 Shots, dann mein Quartz über den Hof. Hat lange nicht so Bock in meinem Kopf, ne bekloppte Vision. Mit dem Knopf nicht verstopft, ist der Mond. Eis, Rauch mehr Eis, Ruf 112, du siehst heiß. Du siehst den Rauch wie Zeitlupe ein. Ich trinke in die Couch, so wie gut kann es sein. Ist alles verteilt, ich kann die Erde nicht mehr fühlen. So weit entfernt und doch ich bin frei, das Universum ist frei. Waren die nicht am Anfang noch schneeweiß? Huh? Ich kletter hoch auf die Box, bin ich Crow, ich bin Gott, los dem Weg, das ist Fakes. Flieg auf die Fresse, Verheer, scheiß drauf, krieg yo. Yeah. Ey, was in diesem Van passiert, bleib hier für das Hangover. Here, here, yes, we, so sweet. Passt perfekt zu meinem Moment. Yeah, yeah, ich schieb ihn zu ihr, der Glück ist euch gut, ist alles easy, girl. Alles verteilt, ich kann die Erde nicht mehr fühlen. So weit entfernt und doch hier auf den Schluss rein. Das Universum ist mein Glück. Yeah. Frage, geht's euch denn allen gut heute hier? Crow mit Todas beim 1 Live Oktoberfestival. Alle Fotos vom Oktoberfestival und auch Videos könnt ihr euch nochmal angucken auf 1live.de. Hier ist jetzt für euch Rihanna. 1 Live Gold mit Freddy Schürheck. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you second you say you'd like me too. I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Sag mal, JC, kannst du mir jetzt schon sagen, ob du gleich in 1 Live Moving ab 20 Uhr irgendwann Kaigo spielst? Das halte ich für relativ wahrscheinlich. Ja, mach das auch mal lieber. Wir müssen den heute so ein paar Mal spielen. Ich habe ihn auch schon einmal gespielt. Hast du einen Deal am Laufen oder ja, was? Nee, morgen Abend können wir uns den nicht mehr leisten. Ich habe mal geguckt. Der feiert morgen Abend eine riesen Silvestersause. Man kann kommen zu ihm zum Konzert in Miami. Weißt du, wie viel da das Ticket kostet? Nee. 25.000 Ocken. Ach so, nee, da gehen wir krass, nicht hin. Ne? Nee, das ist zu teuer für uns. Deswegen heute Kaigo und morgen sparen wir uns den. Okay, ich werde dann noch 3-4 Mal auf den Knopf drücken. Was gibt's gleich bei dir sonst? Ich werde bestimmt, jetzt wo du sagst, ich werde bestimmt 12 bis 500 Mal Kaigo spielen. Ja, ich spiele nämlich die besten oder abgefahrensten Jahres-Mashups, die es so gibt, mit allen Hits des Jahres in einem Mashup, also in mehreren Mashups. Mhm. Und ich glaube, die Höchstleistung dieses Jahr war über 150 Songs in einem Mashup. Wie das klingt. Aber das dauert dann 500 Stunden oder so. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Nee, das geht ganz schnell. Nur ein kleines Stück jeweils von jedem. Okay, ich bin sehr gespannt. Also jeder so eine Millisekunde oder so. Ja, ungefähr. Na gut, ich muss mir anhören. Ich bin Freddy Schürk und raus. Wir hören uns morgen wieder zur großen Silvestershow ab 9. Keep my hands on myself. the over.